Good morning. Guten Morgen. Oh, I'm tired. Oh, ich bin müde. Usually Daniel is tired this time. Es ist eigentlich Daniels Zeit, müde zu sein. Why am I tired? Warum bin ich müde? Oh, I'm not tired, I'm just yawning. Ich bin nicht müde, ich gähne nur. Maybe it's lack of oxygen. Vielleicht ist es Sauerstoffmangel. Yeah. All right, so let's start with the devil. Beginnen wir mit dem Teufel. Christians usually have a wrong understanding of the devil and his authority. In der Regel haben Christen ein falsches Verständnis vom Teufel und von seiner Autorität. Exactly how much authority the devil has over you. Ich sage dir genau, wie viel Autorität der Teufel über dich hat. None. Keine. The devil doesn't have authority over anybody. Der Teufel hat über niemanden Autorität. Not even over the sinners. Nicht einmal über Sünder. Oh, I know, you can quote Bible verses to me right now that want to prove me wrong. Ja, ich weiß, du kannst jetzt Bibelverse zitieren, die beweisen, dass ich falsch liege. Well, you go right ahead. Du kannst gleich loslegen. Find them, look them up in the context and see what they really say. Finde sie, lies im Kontext und schaue, was sie wirklich aussagen. Why does the devil have no authority? Warum hat der Teufel keine Autorität? It's very simple. Es ist sehr einfach. First of all, he's been defeated on the cross. Zuallererst, er wurde am Kreuz besiegt. Secondly, he never had authority over human beings. Zweitens, er hatte nie Autorität über Menschen. Did you know that? Hast du das gewusst? Not even over sinners. Nicht einmal über Sünder. There is a teaching that has been going around. Da war eine Lehre im Umlauf. That said this. Die Folgendes sagte. When Adam sinned in the garden, he handed over the authority to the devil. Als Adam im Garten gesündigt hatte, übergab er die Autorität dem Teufel. Where did you read that? Wo hast du das gelesen? I tell you where I got that from. Ich sage dir, woher du das hast. One preacher shouted it very emotionally excited, and you screamed Amen and believed it. Ein Prediger hat es voller Emotionen ausgerufen. Und du hast Amen geschrien und es geglaubt. You guys need to stop believing what preachers preach. Hört auf, das zu glauben, was Prediger predigen. You need to check it up in the Bible and study and study and study. Du musst es in der Bibel prüfen und studieren. Figure out what you believe. Und dann herausfinden, was du glaubst. And yes, I include myself. Ich schließe mich da natürlich mit ein. Don't swallow everything I teach. Schlucke nicht einfach alles, was ich lehre. Study, check it in the Bible, look it up. Studiere, überprüfe es in der Bibel, schaue es you nach. You need to do that. Du musst das machen. Look, God has never given the authority devil over any human being. Gott hat dem Teufel nie Autorität über die Menschen gegeben. And sinned that did not give the devil authority. Als die Menschen sündigten, gab dies dem Teufel keine Autorität. To the sons of men, not to the devil. Gott hat die Erde den Menschensöhnen gegeben, nicht dem Teufel. What Jesus said. Erinnerst du dich, was Jesus sagte? Matthew chapter 28. In Matthäus 28. Here's what Jesus said. Jesus sagte Folgendes. 65% of the authority has been given unto me. 65% der Autorität wurden mir gegeben. The other 35% has the devil. Die anderen 35% hat der Teufel. So be careful. Sei vorsichtig. Because the devil has a lot of authority. Weil der Teufel hat viel Autorität. Is that what Jesus said? Hat Jesus das gesagt? No. Nein. Oh. He says all authority has been given unto me in heaven and on earth. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So how much authority does Jesus have? Also wie viel Autorität hat Jesus? 100%. 100%. If Jesus has 100% of the authority, how much is left for the devil? Wenn Jesus 100% der Autorität hat, wie viel bleibt dann für den Teufel übrig? A problem that a little child can solve. Das ist eine mathematische Aufgabe, die ein Kleinkind lösen kann. Daniel, I have a question for you. Daniel, ich habe eine Frage an dich. If 100% is everything. Wenn 100% alles ist. And Jesus has 100% of the authority. Und Jesus 100% der Autorität hat. How much is there left for the devil, Daniel? Wie viel ist dann noch für den Teufel übrig, Daniel? Percent. Wie viele Prozent? Do that math equation, please. You can use your calculator if you want. Löse diese Aufgabe bitte. Du kannst deinen Taschenrechner benutzen, wenn du willst. Zero. Null. Daniel did the math equation. Daniel hat die Aufgabe gelöst. No authority left for the devil. Keine Autorität übrig für den Teufel. Do you know what authority means? Weißt du, was Autorität bedeutet? The Greek word exousia. Es ist das griechische Wort exousia. Legal right to exercise power. Es bedeutet ein gesetzliches Recht, Macht auszuüben. Say the devil doesn't exist. Ich habe nicht gesagt, dass der Teufel nicht existiert. Doesn't try to get you. Ich habe nicht gesagt, dass der Teufel nicht versucht, dich zu erwischen. The devil has no legal right to exercise any power over you. Ich sagte, der Teufel hat kein legales Recht, Macht über dich auszuüben. Even when you sin. Auch nicht, wenn du sündigst. I've opened the door for the devil. Ich habe dem Teufel die Türe geöffnet. My friend. Mein Freund. You never closed the door to the devil, so you don't have any right to open it either. Du hast dem Teufel die Türe nie geschlossen, also hast du auch kein Recht, sie zu öffnen. If you believe that your sin will open the door for the devil. Wenn du glaubst, dass deine Sünde dem Teufel die Türe öffnet, you know what that means? Weißt du, was das bedeutet? It's the only way to have the doors closed against the devil is by living righteously. Es bedeutet, dass die einzige Möglichkeit, die Türe gegen Teufel geschlossen zu halten, ist, ein Leben in Gerechtigkeit zu leben. What a miserable life. Was für ein schreckliches Leben. Ich will das nicht. So, you cannot give the devil authority, not even by sinning. Du kannst dem Teufel also keine Autorität geben, nicht einmal, wenn du sündigst. Actually, listen to this. Das bedeutet eigentlich? It's a real arrogance to believe that you can open the door for the devil. Es ist wirklich arrogant zu glauben, dass du dem Teufel die Türe öffnen kannst. So, Jesus has all authority and you think you're greater than Jesus by giving the devil some authority. Jesus hat die ganze Autorität und du glaubst größer als Jesus zu sein, indem du dem Teufel Autorität gibst? Das ist sehr, sehr stolz. So don't be proud. Sei also nicht stolz. I believe that the devil has no authority. Und glaube, dass der Teufel keine Autorität hat. We can talk about a beautiful Bible verse. Morgen sprechen wir über einen wundervollen Bibelvers. See you tomorrow. Okay. Sehe dich morgen.